Ich dachte, es gibt kein Schweinefleisch bei Papa Ari, yeah. Doch als ich reinging, dachte ich, was macht dann Ali hier? Hä? Lars Unlimited, den Arsch gefickt mit deiner Fotzenmutter. Bitch. Und ich roll den Blunt, denn mein Kontostand ist länger als meine Kontonummer. X-Large, denn ich fick hart, du wirst sexuell misshandelt. Wussi. Und Sido schickt seinem Hurensohn per Messenger ein Schwanzbild. Komme mit Bängern in goldenen Gewändern, sie stecken Deutsche in Rapper. Und wir ficken die gesamte Szene wie ein Pornodarsteller. Ha. Baller dem gottlosen Crow in sein Kopf Munition. Verliebt sich eine Frau in mich, dann nur per Stockholm-Syndrom. Und die Fotze verliert per Boxen den Zahn. Er wollte uns ficken, doch wird's nicht packen wie Dr. Knaff. Und ich ficke Cordon Sport, nimm mir deine Bitch im Porno vor. Das einzige, was ich beiseite leg, mein Dick in Boxershorts. Anabol, die Casanovas, ihr Album ist da. Verkaufszahlen schießen in die Höhe, Marathonstart. JBG3, wir sind der Beweis, dass man Bodybuilder vermarkten kann. Ich fick deine Mutter, die Note, bin dabei so real, ich habe Versace an. Ich bin nicht Miami Essen, doch sie fragen mich, was ist in dich gefahren. Wenn ich weiter so viele Rapper von Schwängere, geh ich bald weiter durch Kindergeld zahlen. Blaulichtschein, Truppenlaster, Codex-Lounge, Polen-Razzia. Wir gehen ab wie die Russen-Mafia und machen Rapper zu Schutzgeldzahlern. Muskelkater vom Shane verteilen. Und Rapper-Leichen in den Teppich ein. Tag-Team-Fight, krasse Arme. Den Hunger verloren, nur auf Massewaffe. Lars Unlimited, du Clown. Vom Backup-Rapper zum Sklaven. Ich pack dich, schüttel dich und frag, ob du behindert bist, du Lauch. Du wirst per Springmesser missbraucht. Yo, ich ramme die 3 cm lange Klinge in seinen Bauch und sie kommt hinten wieder raus. Yeah. Der King, ich tauche auf in deinem Laden und schmeiß. Da Flaschen wie ein Bartender, yeah. Kollege der Boss, ich mach aus Clan Member noch Garnspender. Rolle tief im SL und geb deiner Tochter nen Job im Bordell. Da hat der Boss noch offene Stellen wie Mox Forzen, Kopf nach Paschell. Godfather im Pelz, du machst auf hart, aber bist dann am Ende nur ein kleiner Schwanz wie ein Tiger Scampi. Boss und Banger, El Capone und Meyer Lansky, yeah. Baller Blei auf Junkies und zwing Kitty Cat zum Morgengebet. Burka tragen, denn sie hatten Horror im Face wie Dorian Gray. Don in dem Game, Riesenvilla, Hood Poesie wie Friedrich Schiller. Wir klatschen drauf wie den Lieblingsfilter auf Bizepsbilder. DGs sind Killer, Platz der Sklave, was Mafia-Pate. Junge, mach dich gerade wie eine Wasserwaage. Du hast nur da mal ein Auge auf der Street, wenn ich deinen Kopf in den Asphalt schlage. JBG3, wir sind der Beweis, dass man Bodybuilder vermarkten kann. Ich fick deine Mutter, die Note, bin dabei so real, ich habe Versace an. Ich bin nicht Miami Essen, doch sie fragen mich, was ist in dich gefahren. Wenn ich weiter so viele Rapper von schwängere, geh ich bald weiter durch Kindergeld zahlen. Blaulichtschein, Truppenlaster, Codex-Lounge, Polen-Razzia. Wir gehen ab wie die Russen-Mafia und machen Rapper zu Schutzgeldzahlern. Muskelkater vom Shane verteilen, rollen Rapper-Leichen in den Teppich ein. Tag-Team-Fight, krasse Arme, den Hunger verloren, nur auf Massephase.